sie die Männer betört, die mit allen spielt und keinem gehört. Und ich will so bleiben, ich bin, wie ich bin. Ich habe ein Lächeln, was niemand versteht, das die Männer anzieht wie ein Magnet. Und so will ich bleiben, ich bin, wie ich bin. Man wollte mich ändern und hat's oft probiert, doch man hat mich dabei unterschätzt. Ich habe im Leben fast immer riskiert und alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin eine Frau, die die Männer betört, die mit allen spielt und keinem gehört. Und ich will so bleiben, ich bin, wie ich bin. Ich weiß genau, was Liebe ist, wie schnell man da ein Ziel vergisst. Gefühl ist doch nur scheinbar, mit Verstand vereinbar. Herz bleibt nur einmal Herz. Nur wenn ich selbst der Einsatz bin, nur dann hat Liebe einen Sinn. Doch ohne diesen Grund kann ich nur lächelnd spielen mit Gefühlen. Eine Frau, die die Männer betört, die mit allen spielt und keinem gehört. Und ich will so bleiben, ich bin, wie ich bin. Ich habe ein Lächeln, was niemand versteht, das die Männer anzieht wie ein Magnet. Und so will ich bleiben, ich bin, wie ich bin. Alles dazu gemacht, dass man schnell seine Träume vergisst. Ich hatte das Leben ganz anders gedacht, doch ich nehme es auch so, wie es ist. Ich bin eine Frau,